Der Zyklop, Teil 2. Chor der Silenen. Öffne dem weiten Schlund, Zyklop, Anitz, öffne ihm die Lippen, denn bereit ist alles dir, was da gekocht und gebraten. Entschling es den Kohlen, knirsche, zerbeiß die Glieder der Fremdlinge, auf ein haariges Geißfell niedergewirkt. Ein Grieche hinter der Zähne? Du, verrätst du mich? Nein, Satyr, allein fleug, und das Boot bring mir allein. Chor der Satyrn. Fahre wohl, unselge Heimat, fahre wohl, der Altarlos in der Höhle verschlingt sein Opfer, o Schrecken, du Ätnas, du, der des fremden Leib zum frohen Mahl zerstückt, grausam ist der Elende, der die Fremdlinge, die an dem Herd ihm flehen, an dem Herd erwürgt, den abscheulichen Zahn knirschend geschlagen in warm andampfende Glieder, herabraffend von Kohlenmenschenfleisch, forteilend. Odysseus, aus der Höhle zurückkommend. O Zeus, was sag ich? Grauses schaut in den Höhlen ich, Unglaubliches, nicht Menschenwerk, nein, Fabeln gleich. Chor der Satyrn, zurückkehrend. Was ist, Odysseus? Hat er alle dir erwürgt, die lieben Freunde, der gottvergessene Zyklop? Odysseus. Zwei fasst er in das Auge, griff und wägte sie in den Händen, denn am besten war ihr Leib genährt. Chor der Satyrn. Wie aber, Unglückselger, duldetet ihr das? Odysseus. Da wir betreten seinen Felsenaufenthalt, entflammt er erst des Feuers Glut, erhabene Eichstämme niederwerfend auf den breiten Herd, so viel man auf drei Güterwagen führen mag. Dann rafft er Fichtenzweig herab und bereitete ein niedres Lager auf dem Grund, dem Feuer nah, füllt ungesäumt mit der gemelkten Kühemilch sich seinen Trinknapf, 10 Fässer hielt er wohl und stellt den Efeubecher auf, 3 Ellen breit, wenn wir ihn richtig schätzten, und wohl 4 tief. Der erzne Kessel siedet an dem Feuer nun, und Spieße nahm er, vorn gehärtet in der Glut und mit der Sense gehobelt, auch aus Rahmnussdorn ätnäisches Gerätes mehr, vom Beil benagt. Als aber alles dem gottverhaßten Opferknecht Plutons bereit stand, da ergriff und mordete er der Gefährten 2 mir mit geübter Hand, den einen tauchend in des Kessels erznen Schlund, den anderen, den er an dem Fußgelenk erfasst, anschmetternd wieder einen spitzen Felsenzahn, das ihm das Hirn verspritzte. Dann ergriff er mit furchtbarem Stahl und briet der unglückselgen Fleisch, und andres warf er in des Kessels heiße Flut. Was soll ich da beginnen? Das Auge tränenfeucht, umschlicht den Kannibalen ich und dienet ihm. Die anderen schlüpften, Vögeln gleich, von Felsenschluft zu Felsenschluft hinweg und blutlos schien ihr Leib. Jetzt hat er meiner Freunde genug in seinem Bauch, und auf den Rücken fallend schnob er ekle Luft. Da gab ein Gott mir ein, zu füllen den Pokal mit reinem Maron. Heiter reicht ich ihm den Trank und sprach: O du, des Meerbeherrschers Sohn Zyklop, schau diesen Saft, den Hellas aus der Rebenblut bereitet, Götterlabung, Dionysos Lust. Er nun der frevelhaften Speise voll, ergreift rasch den Pokal, schluckt allen Wein auf einmal aus und rühmt, die Hand aufhebend: Liebster Reisender, ein schön Getränk zu schönem Mahle gibst du da. Als ich ihn ob dem Tranke so erfreuet sah, füllt ich noch einen Becher, denn ich ahnt es schon, der Wein wird sein Verderben und bald büßet er. Schon stimmt er nun Gesang an, aber Becher goss auf Becher ich, sein Eingeweid erhitzend ein, und so umkreicht die weinenden Genossen sein Unlaut im Felsen hallend. Da schlüpft ich hinaus still, euch zu retten, wenn ihr's wünscht, und mich mit euch. Drum auf und sagt mir, wollt ihr oder wollt ihr nicht fliehen von dem ungastfreundlichen und Bacchios Altär umtanzen mit Achaias Nymphenschar? Sprich, Satyr, denn dein Vater drinnen stimmt mir bei, doch schwach ist der und von dem süßen Trank betört hängt, wie am Vogelleime des Vogels fittig, er mutlos am Becher. Du, der du noch Jüngling bist, rette dich mit mir und suche deinen alten Freund Dionysos wieder auf, der nicht Zyklopen gleicht. Chor der Satyrn. O Liebster, möcht ich jenen Tag einst wieder schauen, entflohen des Zyklopen gottvergessenem Trotz, denn lange hab ich schon den Weinschlauch nicht gesehen, und diesem Unhold zu entgehen vermocht ich nie. Odysseus. Wohl, höre denn, welch eine Straf ich ausgedacht dem Ungeheuer, und wie der Knecht schafft, du entfliehst. Der Chor. Sprich, denn der asiatischen Zither laut vernähm ich nicht so freudig wie des Zyklopen Untergang. Odysseus. Zum Schmause zu seinen Brüdern denkt er bald zu gehen, den übrigen Zyklopen, froh des Bacchus Tranks. Der Chor. Ich ahn, im Hohlweg des Gebirgs erschlägst du ihn einsam, du stürzest von den Felsen ihn hinab. Odysseus. Nichts von dem allen, sicherer ist meine List. Der Chor. Doch welche Weise wurdest du uns längst gerühmt? Odysseus. Abraten will ich ihm den Gang. Ich red ihm zu, er solle nicht Zyklopen solchen Trank verleihen, denn ihn allein behaltend leb er stets vergnügt. Doch wann er schläft, von Bacchus überwältiget, dann ist ein Ölbaum in der Schluft, wo er geschmaust. Den hau ich mit dem Schwert herab, spitz ihn und leg ihn in das Feuer. und hat ihn drauf die Glut entflammt, greif ich den Glühenden schnell und mitten durch das Aug ihn dem Zyklopen stoßend, brenn ich es ihm aus, denn wie ein Mann, der Schiffsgebälk zusammenfügt, den Bohrer fleißig an den zwei Handhaben dreht, so kreis ich auch den Balken im lichtstrahlenden Zyklopenauge, bis der helle Stern verlischt. Der Chor. Juchai, Juchai, ich bin entzückt, ich rase, welch ein schöner Fund, Odysseus. Drauf aber dich und meine Freund und auch den Greis, dem hohlen Bauch des schwärzlichen Schiffes anvertraut, flieh ich mit Doppelrudern dies unheil'ge Land. Der Chor. Sprich, kann, wie nach dem Weine, der ein Opfer weiht, ich mit dir nicht ergreifen den verblendenden Baumstamm, denn Teil an dieser Bluttat hätt ich gern, Odysseus. Auch musst du, denn viel Hände heicht der große Stamm, der Chor. Von 100 Wagen höb ich wohl die Last empor, um dem Zyklopen, der nun elend büßen soll, das Auge auszubrennen wie ein Wespennest. Odysseus, schweigt alle nun, ihr wisset, was ich ausgedacht. Wann ich gebiete, folget dem Werkmeister all ans Werk, denn meine Freunde, die ich drin verließ, befrei ich, will nicht ohne sie geborgen sein, wiewohl ich's könnte, da der Höhl ich schon entfloh. Doch ungerecht wär's, die verlassend, welche mir hieher gefolgt sind, nur auf mich bedacht zu sein. Der Halbchor, ungesäumt denn sprich, wen stellst du zuerst, wen drauf an das Holz, das er durchs Auglied dem Zyklopen es bohr und in Nacht auslösch ihm den funkelnden Spiegel des Auges? Man hört Gesang aus der Höhle schallen. Zweiter Halbchor, still nun, kein Laut, denn es lallet berauscht, reizloses Getön er, des Wehklag hart. Dort steigt er herab aus der Felswohnung, drum lehre dem Festjubel ihn Frohsinn, den er nimmer gekannt, mit Gewalt traun, will er erblinden, der ganze Chor, Strophe. O beglückt, wer Evoe jubelt, an die holden Traubenquellen, zu dem Festgelag gestrecket, den Geliebten hält im Arme, die Geliebt an blonden Locken auf dem Lager hält, die Zarte, und umhaucht hold von dem Salböl, an der Tür ruft, wo sie harret. Wer tut auf? Der Zyklop aus der Höhle hervortretend. Erste Gegenstrophe. La, la, la, voll Rebensaftes und erfreut des frischen Mahles, wie ein Lastschiff wohl befrachtet, zum Verdeck empor des Bauches, will annitzt, die Wiese lacht mir, zu des Frühlings Jubelfesten, zu der Sippschaft ich hinabgehen. Du, o Fremdling mit dem Schlauche, frisch gieß ein. Der Chor, zweite Gegenstrophe. mit den Augen lieblich blickend, von der Liebesgrotte naht er. O, es liebt mich jemand, die entflammten Feuerlarven in der tauumglänzten Grotte dir den Leib, du zarte Jungfrau, und der vielfarbige Kranz hart, der sich dir nun um die Schläfe bald hinschlingt. Odysseus. Zyklop, nun höre, denn ich bin des Bacchios hier wohl erfahren, den ich dir zu trinken gab. Der Zyklop. Du willst mir sagen, dieser Bacchos wär ein Gott? Odysseus. Der größte Freudenschöpfer aller Sterblichen. Der Zyklop. Ach ja, wie süß er mir zurück zum Schlunde kehrt. Odysseus. So ist der Dämon, keinem Menschen tut er weh. Der Zyklop. Wie aber ist dem Gott in einem Schlauche wohl? Odysseus. Wohin ihn jemand bringen mag, da bleibt er gern. Der Zyklop. In einer Haut zu wohnen ziemt den Göttern nicht. Odysseus. Ei, wenn er selber dich erfreut, kränkt dich die Haut? Der Zyklop. Der Schlauch ist mir zuwider, ich liebe nur den Trank. Odysseus. So bleib doch hier und trink ihn und sei froh, Zyklop. Der Zyklop. Nicht soll ich meinen Brüdern ihn mitteilen? Odysseus. Nein, behältst du ihn, so wirst du weit geehrter sein. Der Zyklop. Doch geb ich ihn den Freunden patriotischer. Odysseus. Faustschläge, Schmähwort, Übermut bringt jeder Schmaus. Der Zyklop. Ich trinke, niemand sicher legt die Hand an mich. Odysseus. Mein Freund, behalt zu Hause du den guten Wein. Der Zyklop. Der ist ja töricht, der berauscht, den Jubel hasst. Odysseus. Ein Philosoph ist, wer berauscht zu Hause bleibt. Der Zyklop. Was ist zu tun, Silenus? Bleib ich lieber hier? Silenus. Jawohl, was braucht es anderer Mitzecher noch? Der Zyklop. Doch ist von grünem Rasen schön umblüht das Tal. Silenus. Auch in der Sonnenwärme trinkt es sich bequem, frisch, ausgeruht, die Seiten auf den Grund gestreckt. Der Zyklop. Wohl, halt, was stellest du die Trinkschal hinter mich? Silenus. Dass keiner sie wegnehme. Der Zyklop. Nein, Freund, trinken willst du selber heimlich, in die Mitte setze sie. Du aber, Freund aus Griechenland, wie nennt man dich? Odysseus. Niemand. Doch welche Gunst erzähl ich einst von dir? Der Zyklop. Von deiner Mannschaft ess ich dich zu allerletzt. Odysseus. Gewiss ein schönes Gastgeschenk ist das, Zyklop. Der Zyklop. Du da, was machst du? Bist du wieder bei dem Wein? Silenus. Nein, aber weil ich schön bin, hat er mich geküsst. Der Zyklop. Dass du nicht heulest. Du nur liebst ihn, er nicht dich. Silenus. Beim Zeus, er sagt, er liebe mich, so schön sei ich. Der Zyklop. Schenk ein und gib nur ordentlich voll den Pokal. Silenus. Wie werden wir ihn mischen? Ist das schon bestimmt? Der Zyklop. Du Tölpel, gib so! Silenus. Nein, beim Zeus, nicht eher, bis auch du dich kränzest und ich vorher kosten darf. Der Zyklop. O böser Mundschenk! Silenus. Ach, beim Zeus, der Wein ist süß. O säubere, eh du trinken willst, nur erst den Mund. Der Zyklop. Wohlan, die Lipp ist sauber und des Bartes Haar. Silenus. So stemme zierlich deinen Arm auf, Freund, und trink, wie mich du trinken siehst, und, auf einen Satyr deutend, der auch heimlich kostet, nicht mich, der Zyklop. Aha, was tust du wieder? Silenus. Ich lehrt ihn aus auf einen Zug, der Zyklop. Nimm selbst, o Fremdling, und mein Mundschenk werde du, Odysseus. Nicht fremd auch meinen Händen ist der Rebe Frucht, der Zyklop. Flink eingeschenkt, was säumst du, Odysseus? Ich schenk ein, nur schweig, der Zyklop. Ein schweres Ding verlangst du, wenn man viel gezecht. Odysseus, wohlan, so nimm und trink, und übrig lass du nichts. Auf dem Pokale stirbt ein Zecher schlürfend hin, der Zyklop. Hoho, es ist doch ein guter Baum, der Rebenbaum, Odysseus. Und feuchtest du hübsch reichlich an ein reichlich Mahl, benetzend auch durstlos den Bauch, fällst du in Schlaf. Doch lässest du was übrig, dacht dich Bromios, der Zyklop. Hoho, la, la, kaum schwamm ich durch, das ist reine Seligkeit, der Himmel aber deucht mir mit der Erd in eins gemischt dahin zu fliegen, des Kroniden Thron schau ich und aller Olympiden Heere Schar. Ich mag nicht küssen, reizt mich ihr Chariten nicht. Mir genügt der Ganymedes hier, denn schön ist der bei den Chariten. Und ich lieb ein schönes Kind mit einem Bart mehr als ein anderes ohne Bart. Silenus. Ich, Polyphemos, bin des Kroniden Ganymed, der Zyklop, den beim Kroniden ich rauben muß dem Dardanos, Silenus. O ihr Söhne, rettet, Schmähliches erleid ich hier, der Chor. Schiltst du den Liebling, der im Rausche dreister wird, Silenus? Weh mir, den bittersten Schlummer sieht mein Auge bald. Der Zyklop schleppt ihn taumelnd in die Höhle. Odysseus, auf nun, ihr Söhne Bacchos, edle Jünglinge, das Ungetüm liegt schlafgefesselt in der Höhl und speit aus grausem Schlunde menschliches Gebein. Der Stamm auch im Gewölbe wirbelt Rauch empor, und weiter ist nichts übrig, als das Augenlid ihm durchzubrennen. Aber sei jetzt auch ein Mann, der Chor. Diamantenstark und Felsensinn verheißen wir. Geh nur hinein und rette von der drohenden Schmach meinen Vater. Hier ist alles dir bereit, Odysseus. Hephaistos, Ätnas Herrscher, nun befreie dich vom bösen Nachbar, sengend den hellen Augenstern. Und du, o Schlummer, Ausgeburt der schwarzen Nacht, mit ganzer Kraft fall auf das gottverhaßte Tier und lasset nicht nach Trojas rühmlicher Gefahr mit seinen Schiffern den Odysseus untergehen durch einen Mann, der Göttern trotzt und Sterblichen. Oder ist der Zufall nur ein ehrenwerter Gott? Sind schwächer als das Ungefähr Unsterbliche? Er geht in die Höhle. Der Chor. Fassen wird nun den Hals unabgewehrt das Eisen ihm, welcher Gastfreunde verschlingt, denn in Flammen erlischt ihm bald der helle Stern, schon ausglühete zu Kohle der Stamm, und in Asche versteckt ist der mächtige Baumast. Auf denn, Maron, auf! Wutend brand, geh an das Werk, raub dem Zyklopen das Aug, auf das ihm Jammer sei der Trank. Ich auch will ihn, von Efeu umkränzt, Bromios, den Holden, will ich wieder schaun, der Einöde Polyphems entflohn. Ah, werd ich auch so glücklich sein? Odysseus, aus der Höhle hervorkommend. Schweigt bei den Göttern jetzo, ihr Halbtiere, still fügt Lipp an Lippe, nicht einmal laut atmen dürft an jetzt ihr, nicht euch räuspern oder winken, dass nicht dieses Untier uns erwach, eh seines Augs Lichtstrahl erlischt in unsern Flammen. Der Chor. Schweigt alle, still einschlürfend durch den Mund die Luft. Odysseus. Auf nun hineineilt und den Baumstamm fasset mir fest mit den Händen, er ist trefflich angeglüht. Der Halbchor. Bestelle nur, wer dir den wohlentflammten Baum zuerst ins Auge dem Zyklopen hebeln soll, damit auch wir teilnehmen an dem schönen Los. Der andere Halbchor. Wir stehen ein wenig gar zu weit ab von der Tür. In unseren Händen erreicht die Flamm ihn nimmermehr. Erster Halbchor. Und wir sind lahm geworden in diesem Augenblick. Zweiter Halbchor. Da geht's euch so wie uns, denn unsere Füße sind verrenkt, indem wir hier so stehen. Wer weiß wovon? Odysseus. Die Füße im Stehen verrenket? Der Halbchor. Und die Augen sind uns auch voll Asche oder Staub, wer weiß woher. Odysseus. Ihr seid mir wackere Helfer, wo ist euer Mut? Der Chor. Wir haben Rückgrat dir und Knochen gar zu lieb und wollen nicht mit Schlägen uns die Zähne gern einstoßen lassen. Daher kommt der schlechte Mut. Allein von Orpheus fällt ein herrlich Zauberlied mir ein, das ihm von selber ins Gehirn der Stamm einwandre, sengend den eingeaugten Erdensohn. Odysseus. Längst hab ich, daß so eure Art sei, schon gewußt, nun weiß ich's besser. Meine Freund aus Ithaka muß ich denn brauchen, doch vermag nichts eure Hand, braucht nur die Zunge, sprechet Mut ein meiner Schar. Der Chor. gut. Sei der Aff ich und die Katzenpfote du. Durch unser Mut einsprechen werde blind Zyklop auf, mit heroen Gewalt stoßt, nicht säumet, eilet mir, brennet die Augenbrau des gastschmausenden Untiers, dampft ihn ein, brennet ihn, den Ätnas Schäfer, wohl an, durchstoß, schleif ihn, dass er Schmerzen empört, nicht dich übel bezahle. Odysseus mit den Seinigen eilt aus der Höhle, der Zyklop drinnen. Weh mir, im Feuer erloschen ist des Auges Glanz, der Chor. Ein schöner Päan, singe nur so mehr, Zyklop. Der Zyklop. Weh, weh mir, welches Elend duld ich, welche Schmach. Doch sollt ihr mir aus diesem Felsen nicht entfliehen, hohnlachend, ihr Nichtswürdigen, hier in dem Tor des Schlundes steh ich, mit den Händen tappend. Er tritt hervor. Der Chor. Weswegen schreist du so, Zyklop? Der Zyklop. Mit mir ist's aus. Der Chor. Du siehst ja elend aus. Der Zyklop. Und bin's auch obendrein. Der Chor. Du fielst berauscht wohl mitten in das Kohlenfeuer. Der Zyklop. Niemand verdarb mich. Der Chor. Nun, so tat niemand dir weh. Der Zyklop. Niemand hat mich geblendet. Der Chor. Also siehst du noch. Der Zyklop. Sieh du so. Der Chor. Niemand kann dich ja nicht blenden. Der Zyklop. Pah, was schwatzt ihr? Wo ist niemand? Der Chor. Nirgend, Polyphem. Der Zyklop. Der Fremde, nun versteht mich recht, der hat's getan, der Bluthund, der mich schändlich unter Wein gesetzt. Der Chor. Ja, mächtig und unüberwindlich ist der Wein, der Zyklop. Bei den Göttern, flohen sie oder weilen sie noch drin? Der Chor. Sie stehen schweigend, überschirmt vom Felsen da und schauen dir zu, der Zyklop. Was? Sage mir, dort oder hier? Der Chor. Zur rechten Hand, der Zyklop. Wo? Der Chor. Geradezu an der Felsenwand, greif zu, der Zyklop. Weh, Unglück kommt zu Unglück heut, den Kopf hab ich zerstoßen an dem Fels, der Chor. Und sie entfliehen, der Zyklop. Doch hier nicht, hier hast du gesagt? Der Chor. Dort mein ich nicht, zur linken Hand umschleichen sie anjetzo dich. Der Zyklop. Ach, Spötter, lacht ihr? Höhnet ihr mein in der Not? Der Chor. Schon sind sie weiter, niemand nur tritt vor dich hin. Der Zyklop. Abscheulicher, tappend. Wo bist du? Sprich, wo? Odysseus. Fern von dir und um Odysseus stehen die Freunde schirmend her. Der Zyklop. Wie sprachst du da? Welch neuen Namen nanntest du? Odysseus. Der mich erzeugte, hat Odysseus mich genannt. Du solltest deine Gräuel mal abbüßen heut, denn schlechten Ruhm verliehen Trojas Flammen mir, hätt ich den Mord der Freunde nicht an dir gerächt. Der Zyklop: Ach, ach, ein alt Orakel wird nunmehr erfüllt, das Blindheit mir von deiner Hand verkündigte, wenn du von Troja kehrtest, aber du auch sollst dafür, verhieß es, deiner Strafe nicht entgehen, viel Monden unstät schwebend auf des Meeres Flut. Odysseus: Verdirb, und schon, ich seh es, ist mein Wunsch erhört. Ich aber geh ans Ufer und treib unser Schiff hin durch Sikuler Wogen in mein Vaterland. Der Zyklop: Mitnichten, denn ich reiße diesen Felsen ab und schmettre dich mit deiner ganzen Schar dahin. Hinauf die Berghöhe, ob erblindet, steig ich flugs, die Fers entschwingend dem durchhüllten Felsgestein. Der Chor: Und wir, die Schiffsgefährten des Ithakias, wir dienen nun dem Bacchos unser Lebelang.